Er küsste die Erde vor mir und setzte meinen Fuß auf seinen Nacken zum Zeichen dafür, dass er für immer mein Sklave sein wolle. Ich nannte ihn Freitag, weil es ein Freitag war, an dem ich ihm das Leben rettete, und brachte ihm bei, zu mir Herr zu sagen. Merkwürdig, da haust Robinson, 25 Jahre, Mutterseelen allein als Schiffbrüchiger auf einer Insel, verzehrt von dem Verlangen nach einem anderen Menschen, und nun, da dieser endlich auftaucht, was ist ihm da das Wichtigste? Dass der andere ihn Herr nennt und sich selber als Sklave einstuft. Warum? Robinson Crusoe und Freitag, so versuchen wir uns das rückblickend zu erklären, gehören verschiedenen Rassen an, zu sehen an der Hautfarbe. Die des einen ist weiß, die des anderen braun. Und das zeigte nach dem Bewusstseinsstand jener Zeit an, wer oben ist und wer unten, wer herrscht und wer zu gehorchen hat. Denn weiß bedeutete christlich und europäisch, braun hingegen heidnisch und nicht europäisch. Damit aber glaubten fast alle, die damals weiß und europäisch waren, zugleich bessere Menschen zu sein. Doch gab es solche rassistischen Vorurteile wirklich nur damals? Was wir jetzt erleben rings um uns her, sind das nur späte Reste, versprengte Überbleibsel? Töging, Oberpfalz. Dorfbewohner mauerten Fenster und Türen eines Hauses zu, um dessen Belegung mit 80 Asylanten zu verhindern. Garbsen, Niedersachsen. Aus Hass gegen das, wie er es nannte, Kanackenpack, erstach ein 49-Jähriger seinen 27-jährigen Nachbarn, einen Inder mit einem Bajonett. Beides Meldungen vom 24. Mai 1982. Sind rassistische Vorurteile die Ausnahme oder die Regel? Ich denke, dies ist ein Thema, über das sich nur reden lässt, indem man sich selber einbezieht. Seine eigenen täglichen Erfahrungen, aber auch indem man mit Hilfe der Wissenschaft sich selber auf die Schliche kommt. Das Vorurteil der eigenen Vorurteilslosigkeit ist das hartnäckigste aller Vorurteile. Ein Zitat aus der einschlägigen Forschung. Als Leitfaden benutzt, erschwert es den Fluchtweg, sich nur über andere moralisch zu entrüsten, sich selber aber auszuklammern. Damit sorgt es zugleich für Überraschungen. Denn die Neigung zum Rassismus ist in uns viel größer, als wir ahnen. Ich möchte dies anhand von Büchern zeigen, die ihre Leser finden, die wir also kaufen und von deren Inhalt wir beeinflusst werden. Der Robinson-Roman wurde bereits 1720 ins Deutsche übersetzt. Die Geschichte des ungetauften Freitag ist mithin mehr als 2,5 Jahrhunderte alt. Doch das Vorurteil selbst besteht weiter. Ein neueres Buch schildert die Geschichte des ungetauften Jabura, der als südamerikanischer Indianer in einem heutigen Abenteuerbuch vorkommt. Es ist nicht einmal ein Jahrzehnt alt. In den Augen des Kariben spiegelt sich das Grauen des nackten Geschöpfes vor seinem höchsten Wesen, das Gott und Teufel zugleich ist. Ich fürchte mich, flüstert Jabura, seine Wangenmuskeln zittern. Wovor fürchtet sich Jabura? So lächerlich das klingt, vor einem Kompass. So wie einst Freitag vor Robinsons Flinte. Jaburas Zittern soll uns aber zudem zeigen, wie primitiv die Religion der sogenannten Wilden ist. Ganz anders hingegen das Christentum. Aus einem ebenfalls deutschen Buch über die Abenteuer des Kolumbus, herausgegeben 1970. Jetzt erst schien sich das Wort der Heiligen Schrift zu erfüllen. Und machet euch die Erde untertan. Das Abendland war aufgebrochen, der westlichen Halbkugel die Hand zu reichen und ihr zu bringen, was es in Jahrtausenden der geistigen, religiösen, künstlerischen und kulturellen Entwicklung erkämpft hatte. Kolumbus überbrachte die Botschaft des Christentums, das Hohelied von Menschenliebe, Barmherzigkeit. Die Gräuel der Eroberung Amerikas, die Zerstörung uralter Kulturen, die Ausrottung ganzer Völker. Wie erklären Sie sich, wenn das christliche Abendland nur aufgebrochen war, die Botschaft der Barmherzigkeit zu überbringen? Doch bei einer Untersuchung von 25 solcher Entdeckerbücher durch Sozialwissenschaftler fand sich nur eines, das aus der Gegenperspektive geschrieben ist, aus der Sicht der Gequälten und Geschundenen. Und das stammt nicht aus deutscher Feder. Alle übrigen erwarten ganz selbstverständlich, dass wir als Leser das Vorgehen der europäischen Eroberer billigen. Notfalls, so heißt es in dem Untersuchungsbericht, aus dem auch die hier zitierten Beispiele stammen, notfalls, indem man die Vergewaltigung fremder Kulturen und die Vernichtung unzähliger indianischer Völker mit dem Admiralsmantel christlicher Barmherzigkeit zudeckt. dass 24 von 25 untersuchten Büchern immer noch aus der Sicht der weißen Vorherrschaft geschrieben sind, spiegelt sich darin nicht ein allgemeines Bedürfnis. Sind wir nicht von vornherein darauf eingestellt, Angehörige anderer Rassen in niederen Rollen vorzufinden als Lastträger, Chauffeure oder Diener? Nur so, scheint mir, lassen sich Schilderungen erklären, in denen die Weißen, die Europäer, als höhere Wesen erscheinen. Als sich diese höheren Wesen näherten, hatte die Indianer die Angst überwältigt und sie waren geflohen. In scheuer Ehrfurcht schoben sie sich näher. Im Gegensatz zu uns sind die anderen töricht und unwissend. Sie halten Abstand und verhalten sich geziemend. Eine indianische Dienerin fürchtet für ihre weiße Herrin. Niemand beginnt ungestraft eine Reise bei abnehmendem Mond. Die Geister rächen sich. Worauf die weiße Herrin zeigt, wie aufgeklärt sie ist. Unsinn, Heloise. Kannst du den Aberglauben deiner indianischen Großeltern nicht überwinden? Es gibt keine Geister. Nein, wirklich nicht. Haben die Ahnen der weißen Herrin nicht auch daran geglaubt? Aus einem Artikel über Pfingstbräuche, enthalten in der katholischen Wochenschrift Die christliche Familie vom 23. Mai 1982. Das beliebte Maiengrün hielt nach der Vorstellung der Menschen Unbill ab. Allerdings mussten die Häuser innen mit Pfingstreisern gut ausgefegt sein. Sonst half auch das Pfingstgrün nicht gegen böse Geister. Wohlgemerkt, da ist von christlichen Bräuchen die Rede, nicht von heidnischen. Eine besonders schlimme Ausgabe des Heiden, die uns ständig vor Augen gestellt wird, ist übrigens die des heidnischen Kannibalen. Wer sieht da nicht eine Karikatur vor sich? Ein Europäer in einem riesigen Kochtopf umtanzt von Afrikanern, die sich auf ihr Mahl freuen. Um zu begreifen, dass dies auf Afrikaner gar nicht erheiternd wirkt, müsste man sich vorstellen, Afrikaner würden Karikaturen malen, auf denen Europäer einen Afrikaner im Kochtopf umtanzen. Das fänden wir nicht nur nicht spaßig, wir würden die uns damit unterstellte Barbarei auch entrüstet zurückweisen. Doch diese vermeintlichen Witze wurzeln tiefer. Gewiss gründen sie zum Teil auf dem guten Glauben, unsere Vorstellungen über den Kannibalismus seien völlig abgesichert. Das aber stimmt nicht. Je mehr man sich in dieses Thema vertieft, umso klarer wird, wir sind nicht informiert, wir sind indoktriniert. Nämlich von Kolonisatoren, Missionaren und Reiseschriftstellern. Je weniger sie selber einen sogenannten Kannibalen zu Gesicht bekommen hatten, desto schauriger ihre Schilderungen. Der amerikanische Anthropologe William Ahrens wies 1979 nach, dass das auch auf wissenschaftliche Aussagen zutrifft. Aus einem Bericht über seine Arbeit. Nachdem Ahrens hunderte von Berichten überprüft hatte, fand er keinen einzigen Fall, in dem sich der angebliche Verzehr von Menschenfleisch auf Beobachtung aus erster Hand stützen konnte. Entweder wurden Geschichten vom Hörensagen für bare Münze genommen, obwohl sie erkennbar nur den Zweck verfolgten, etwa ein Nachbarvolk in den Augen Dritter schlecht zu machen, oder man griff auch unbekümmert zum Mittel der Fälschung, wenn dies den eigenen Interessen gerade zu Pass kam. Etwa bei der Rechtfertigung des Sklavenhandels. Das ist aus einem Buch zitiert, das uns allein schon durch seinen Titel nachdenklich machen will. Es heißt Wir Eingeborenen und stammt von den Kulturforschern Carla Vorbeck und Andreas Wiesand. Beide verweisen darauf, dass es stets Europäer sind, die da in den Kannibalenwitzen als Opfer der bösen Schwarzen herhalten müssen. Es braucht kein Psychologiestudium, um zu erkennen, dass das stets wiederkehrende Bild vom Kannibalen den Europäern dazu dient, sich zu entlasten. Eignet es sich doch hervorragend, die in kolonialistischer Zeit von Weißen verübten Grausamkeiten zu verdrängen und sogar auf die unterdrückte Gruppe abzuwälzen. Und so bringen Zeitungen wie die Bild am Sonntag nach wie vor Karikaturen, auf denen etwa der übliche Kochtopf zu einem großen Toaster abgewandelt ist, in ihm, umgeben von Afrikanern, zwei Europäer. Bildunterschrift: Jetzt siehst du, was sie mit all den Sachen für die dritte Welt machen. Was er bei diesen Diffamierungen empfindet, berichtete der Nigerianer Ako Amadi 1977 in einem Leserbrief an das Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Ob Penner oder Professoren, alle machten die gleichen Andeutungen. Nämlich, dass er doch eigentlich ein Menschenfresser sei. Wörtlich schrieb er: Man begeht hierzulande die gleichen Fehler wie in den Ländern, wo man pauschal die Deutschen mit Nazis identifiziert. Come on, good old Germany, be fair. Eine Mahnung an die Deutschen, fair und gerecht zu sein. Ähnlich sehen es auch Carla Vorbeck und Andreas Wiesand, aus deren Buch Wir Eingeborenen die hier zitierten Beispiele über den Kannibalismus stammen. Dass sich Afrikaner über Kannibalenwitze nicht gerade auf die Schenkel klopfen vor Lachen, sollte eigentlich nicht verwundern. Sind wir doch schon äußerst empfindlich, wenn ausländische Karikaturen, Filme oder Schulbücher, die keineswegs steinzeitliche Erinnerung an Deutsche als SS-Schergen wachhalten. Wenn man sich vergegenwärtigt, in welchem Licht Asiaten und vor allem Afrikaner bei uns erscheinen, erstaunt es zunächst, wie gut, zumindest auf den ersten Blick, die Indianer bei uns wegkommen. 1958 druckte ein Münchner Verlag als Einleitung zu einem Indianerbuch einen Text aus dem Jahr 1929 nach. Der Indianer steht dem Deutschen näher als sonst einem Europäer. Das liegt vielleicht an unserem stärkeren Hang zum Naturhaften. Neger, Eskimos, Südseevölker besitzen nicht die menschlichen Eigenschaften, um unsere Freundschaft und Hinneigung zu wecken. Der Indianer aber ist uns im Knabenalter ein Vorbild und Bruder. Er bleibt uns später aus den Träumen und Sehnen dieser Jahre eines unserer liebsten Erinnerungsbilder. Der Osnabrücker Literaturwissenschaftler Hartmut Lutz nennt dies ein rassistisches Gelaber. Er hat die umfassendste Untersuchung von Indianerbüchern in der Bundesrepublik vorgenommen. Sein Urteil trifft wohl den Kern auf dem kürzesten Weg. Auch wenn nur wenige Winnetou-Freunde mit dem Gelaber aus jenem Indianerbuch übereinstimmen mögen. Trotzdem, auch sogenannte Sachbücher halten uns nicht selten in blutrünstigen Klischees befangen. Liebten die Indianer den Krieg? Fragte 1977 eines von ihnen rhetorisch und antwortet darauf so. Ja, und wie? Für den Prärie-Indianer war Krieg das Wichtigste im Leben. Die Jagd sah er als harte Arbeit an. Krieg dagegen, der machte das Leben erst lebenswert. Je toller der Krieg, desto besser. Ein anderes Sachbuch, erschienen 1976, behauptet, Sie haben sich angepasst und sind ein Teil der Bevölkerung geworden wie jeder andere. Fest entschlossen, sich so viel Wissen wie möglich anzueignen und die Regierung bemüht sich, Ihnen den Übergang in eine neue Zeit, in eine andere, fremde Kultur zu erleichtern. Die Situation der Indianer ist das Ergebnis politischer, wirtschaftlicher, gesellschaftlicher Bedingungen, auch grausamer Kriege, von den Weißen ausgelöst. Unter 60 deutschen Nachkriegsbüchern über Indianer, die der Osnabrücker Wissenschaftler untersuchte, kolportierten jedoch 36 immer noch rassistische Klischees. Nun sollte man nicht übersehen, dass sich immer mehr Publikationen bemühen, die Situation der Indianer richtig darzustellen. Auch Missionsschriften und Religionsbücher ändern sich. Weg von plumper Bekehrung hin zu menschlicher Solidarität. Doch diese Solidarität wird immer noch überwiegend durch die europäische Brille gesehen. Und zudem fehlt es daneben durchaus nicht an Publikationen, die ungebrochen den alten Kurs verfolgen. Auch wenn insgesamt ein Wandel stattfindet, eine umfassende Änderung des Blickwinkels lässt sich daraus noch nicht ableiten. Wie der Sozialwissenschaftler Bernhard Streck kommt auch der Berliner Theologe Rolf Lübcke zu dem Schluss, die meisten Religionsbücher und Missionsschriften berichteten über die Dritte Welt vor allem aus europäischer Sicht. Und das heißt, aus einer technokratischen Sicht. Hilfe besteht vor allem aus Know-how und Technik. Dafür ist in den Religionsbüchern der Traktor zum Symbol geworden. Denn, so heißt es, alle sind sich darin einig, dass der Weg dieser unterentwickelten Staaten in eine Welt der Technik führen muss. Gleichermaßen aus dem Blickwinkel europäischer Interessen betrachten auch viele Schulbücher die Probleme in anderen Kontinenten. Die Froschperspektive, aus der die meisten Grund- und Hauptschulbücher die Dritte Welt behandeln, lautet dort in einer Spruchblase so. Südamerika, da denken wir an Urwälder ohne Förster, an Brasilien, die Kaffeekanne Europas, an den Karneval in Rio, an Argentinien, unsere Fleischkammer, an Kuba, unsere Zuckerbüchse. Und gegen die kommunistische Gefahr gibt es Entwicklungshilfe aus der Bundesrepublik. Die Vogelschau, aus der die meisten Gymnasialbücher das Thema Dritte Welt behandeln, spiegelt sich in folgendem Text. Alles ist planbar. Unsere Industrie ist auf arabisches Öl und chilenisches Kupfer angewiesen. 80% der Bananen kommen aus Mittelamerika. Ohne Arbeitsteilung läuft die Weltwirtschaft nicht. Entwicklungshilfe sichert uns die Märkte von morgen. Im Grunde gleichen sich die Bilder. Hier der starke Weiße, dort der unterlegene Andersheutige, Andersartige, der emporsteigt, sofern er sich angleicht. Ein Beispiel dafür habe ich erst kürzlich in der Mai-Ausgabe des Katholischen Digest gefunden, einer Monatsschrift. Die Überschrift lautet: Der Westen ist stärker, als er denkt. In dem Artikel schrumpfen Westeuropa und die USA zu einem Doppelkontinent zusammen mit dem Atlantik als Binnensee. Über Kanada heißt es: Ein Rohstoffreservoir fast unermesslichen Ausmaßes. Japan: Ein Partner des Westens, Teilhaber der westlichen Wohlstandsgesellschaft. Australien: Uneingeschränkt ein Erdteil des weißen Mannes. Neuseeland: Vorposten und Bundesgenosse des Westens am anderen Ende der Welt. Und so setzt sich das fort. Brasilien, ein Spitzenreiter auf dem Weg gen Westen, gefolgt von den Schwellenländern Argentinien und Mexiko. Südkorea und Taiwan mit fast explosivem Wirtschaftswachstum im Aufwind der freien Marktwirtschaft. Ähnlich die beiden Stadtstaaten Hongkong und Singapur. Und dann heißt es weiter wörtlich: Es geht im Kern um Kooperation der alten mit den neuen Weltregionen, die sich im Gesamtbegriff Westen finden und dem Bild der westlichen Industriegesellschaft weltweit Gestalt geben können. Der Bericht aus dem Katholischen Digest ist kein Einzelfall. Ich könnte weitere Beispiele nennen. Der Globus scheint generalstabsmäßig nach Zonen aufgegliedert zu sein, in denen man Cola und Ketchup kaufen kann, um die am meisten verbreiteten Feldzeichen weißer Vorherrschaft zu nennen. Diese Sicht äußert sich ständig. Nicht nur in den Argumenten von Parteien und Politikern, auch in unseren eigenen Gedankengängen. Die Vorurteile dieses meist unerkannten, aber ungebrochenen Rassismus sind so alltäglich, so allgegenwärtig, dass wir sie weder den Publikationen noch ihren Verfassern anlasten können, sondern nur uns allen. Die Vergangenheit hat uns ein schiefes Bild der Welt hinterlassen, das sich tief in unsere Vorstellungen eingewurzelt hat. So wird uns kaum bewusst, wie wir die Erde heute als Ersatzteillager betrachten, das der westlichen Wirtschaftsmaschinerie zu dienen hat. Auf dieser Folie scheint mir übrigens auch unsere Ausländerfeindlichkeit leichter erklärbar zu werden. Nämlich als Kehrseite und Konsequenz der gleichen rassistischen Überlieferung, der zufolge die Neger dumm und die Indianer grausam sind. Zum selben Vorurteil gehören dann auch wohl die angeblich faulen Italiener oder die angeblich übelriechenden Türken. Und dieses Vorurteil lauert so lange in uns allen, wie wir es für selbstverständlich halten, dass es uns besser geht, besser zu gehen hat als anderen. So lange, wie wir Angst davor haben, teilen zu müssen, anstatt mehr zu besitzen und zu herrschen. Dass er der stärkere und bessere Mensch sei, meinte auch Robinson. Ich brachte ihm bei, zu mir Herr zu sagen. Moralische Entrüstung ist da, wie gesagt, fehl am Platz. Der erste Schritt, um von unserem täglichen Rassismus loszukommen, wäre vielleicht, uns die Hypothek der Vergangenheit bewusst zu machen und nicht weiter davon auszugehen, dass wir Europäer die besseren Menschen sind. Wir müssten uns klar machen, dass, wie es die Französische Revolution formulierte, alle Menschen gleiche Rechte haben und Brüder sind. Ein Anspruch, den auch das Christentum vertritt. Erst wenn wir uns das klar machen und die Angst vor der Gleichheit aller abbauen, erst dann sind wir einen Schritt weiter als Robinson. Neger sind dumm, Indianer sind grausam. Unser täglicher Rassismus. So hieß die Sendung von Peter Körfgen.